Was du und dein Team denken und was deine Kunden denken über dich, sind zwei Paar Schuhe. Je größer die Differenz, desto mehr Geld verlierst du jeden Tag. Damit du ab morgen weniger verlierst und mehr gewinnst, höre die aktuelle Podcast-Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Es gibt immer Differenzen zwischen Eigen- und Fremdbild. Das ist auch völlig natürlich. Doch wenn die Differenzen zu groß werden, verlierst du unnötig Zeit, Energie und somit auch Geld. Das ist bei einem Unternehmen so, wie auch bei uns Menschen. Mach doch einmal folgende Übung. Frag deinen besten Freund oder Freundin, dich mittels drei Stichworte möglichst treffend zu beschreiben. Das Gleiche machst du mit dir selbst. Da dich dein bester Freund oder Freundin sicherlich gut kennt, sollte das recht schnell und einfach gehen. Dabei wirst du feststellen, dass dein bester Freund dich überraschend anders sieht als du dich selbst. Und wie sieht das wohl dein Fremdbild bei Kollegen oder Kolleginnen aus? Und wie erst bei Menschen, die dich noch weniger gut kennen, beispielsweise deine Kunden? Und genauso verhält es sich mit Unternehmen. Sie pushen ihre scheinbaren Stärken mit einer vermutbaren, passenden Kommunikation. Doch im Außen, das heißt bei den Kunden, werden diese Stärken nicht wirklich als Stärken angenommen und die dafür gewählten Kommunikationsschiene auch nicht. Solche Unternehmen verlieren jeden Tag Geld. Das muss nicht sein. Genau darum lohnt es sich immer mal wieder, das Eigen- und Fremdbild genau anzuschauen. So gelingt es dir, den eigenen Tunnelblick besser in den Griff zu bekommen. Sei es als Mensch, als auch Unternehmer. Im Weiteren werden wir uns auf dein Unternehmen konzentrieren. Folgendes Vorgehen solltest du einmal im Jahr wiederholen. Lasse von einer externen, neutralen Person deine Mitarbeiter und Kunden befragen. Eine externe Person deshalb, weil dir nur ehrliche Antworten etwas nützen und du die eben am ehesten von Außenstehenden bekommst. Und wenn der Chef seine Mitarbeiter befragt, bekommt er nur selten Kritik zu hören, obwohl diese für die Entwicklung des Unternehmens wertvoll wäre. Dasselbe gilt für Kunden. Wer will schon auf direktem Weg seinem Lieferanten ans Bein pinkeln? Aber indirekt und anonym trauen sich die Leute eher reinen Wein einzuschenken. Natürlich helfen nicht nur die negativen Aussagen, um ein Unternehmen zu entwickeln. Auch die positiven Aussagen sind wichtig, weil wir damit prüfen können, ob diejenigen Stärken, die wir als Stärken betrachten, auch entsprechend vom Kunden gutiert werden. Als Befragungstechnik ist die persönliche Befragung sicher die beste. Alternativ schlage ich telefonische Befragungen vor. Weniger geeignet sind elektronische Umfragen. Denn gerade zwischen den Zeilen erfahren wir oft ganz wichtige Aussagen. Und die bekommen wir elektronisch eben nicht mit. Die Umfrage sollte schnell, einfach und vor allem verständlich sein. Die Leute sollen sich voll auf ihre Antwort konzentrieren können, weshalb sie sich nicht unnötig mit schwer verständlichen gestellten Fragen auseinandersetzen sollten. Wenn du Befragungen persönlich machst, sollte die innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen werden können. Telefonisch sogar noch schneller. Gib Acht, dass du nicht kommentierst, sondern nur die Aussagen der Befragten aufnimmst. Die Fragen sollen die Wahrnehmung des Unternehmens erfassen und keine fachtechnischen Analysen beinhalten. Also nicht, wie gut die Maschine XY zu bedienen ist, sondern beispielsweise, was die zentrale Stärke des Unternehmens ist. Beide Befragungsgruppen, also Mitarbeiter als auch Kunden, sollten von der Botschaft inhaltlich dieselben Fragen erhalten. Nur so kannst du eine erkenntnisreiche Auswertung erstellen. Und um das geht es ja schlussendlich, um einen jährlichen Abgleich des Eigen- und Fremdbildes. Idealerweise vergleichst du die beiden Bilder jeweils auf grafische Art und Weise. So sieht man schnell und einfach Abweichungen und Übereinstimmungen, wo sie nahe beieinander liegen und wo es noch Bedarf in der Kommunikation gibt. Eine weitere Technik, das Eigen- und Fremdbild aufzunehmen, ist, fiktiven Kunden den Auftrag zu geben, Angebote einzuholen. Dann auch zu verhandeln und zu prüfen, wie sich die Mitarbeiter verhalten. Parallel befragst du die Mitarbeiter über ihre Eigenwahrnehmung. Über den Auftrag an diese fiktiven Kunden solltest du deine Mitarbeiter informieren. Aber natürlich nicht darüber, wann diese auftauchen werden. Und dies sollte von allen positiv unterstützt werden. Denn so kann jeder Einzelne in seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. Und alles zusammengenommen entwickelt und auch gleichzeitig das gesamte Unternehmen. Ein aber noch effektiveres Verfahren ist die Tagebuchmethode. Dabei solltest du wiederum aus genannten Gründen auf externe Hilfe zurückgreifen. Lass mehrmals jährlich eine externe Person kommen, welche die verschiedenen Abteilungen beobachten soll. So zum Beispiel den Empfang. Diese Personen sollen einfach mal eine Stunde am Empfang sitzen. Aber Achtung, nicht mit der Sicht eines Mitarbeiters, sondern mit dem Hut eines Kunden auf. Sie soll also im Wartebereich Platz nehmen, dort, wo sich die Kunden aufhalten. Dabei soll nicht geredet werden, sondern einfach nur alle Eindrücke ins Tagebuch aufgenommen werden. Was fällt positiv auf? Was negativ? Wie fühlt man sich? Was wünscht man sich? Welche Verbesserungsideen gibt es? Genau gleich gilt es, mit anderen Abteilungen vorzugehen. Und am Abend soll diese Person das Tagebuch mit dir anschauen und besprechen. Am besten erstellst du dann sofort eine Maßnahmeliste mit Dingen, die du umsetzen oder zumindest prüfen möchtest. Hast du die Liste gemacht? Bitte auch gleich mit Prioritäten nummerieren. So hast du die Gewähr, dass die wertvollen Tagebucheinträge auf Früchte tragen werden. Und deinen Tunnelblick hast du auf diese Weise gut im Griff, was dann dein Unternehmen noch wertvoller macht. Du kannst dich aufs Wesentliche fokussieren und wirst das Ziel, das Licht am Ende des Tunnels, nicht aus den Augen verlieren. Arbeit ohne Scheuklappen. Während andere Unternehmen Geld verlieren, eben wegen dieses Tunnelblicks, bewahrst du Klarheit und den Durchblick. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.